Ich war während meines Bachelorstudiums Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir waren dazu angehalten, mindestens ein- bis zweimal pro Semester an einem Wochenendseminar der Stiftung teilzunehmen. In diesen Seminaren habe ich viel gelernt, viel Wissen angesammelt, von dem ich niemals geglaubt hätte, dass ich es brauchen oder mich dafür interessieren würde. Und am Ende war es doch so. Mit mir in den Seminaren saßen junge Frauen und Männer, viele mit Migrationshintergrund, Antifaschistinnen, Arbeiterkinder, Medizin- und Medienwissenschaftsstudierende. Viele waren grün in dem Sinne, dass ihnen die Leistung und Aufklärung jedes Einzelnen zugunsten der Weltrettung sehr wichtig waren. Ihre Antwort auf jedes gesellschaftliche Problem war Bildung. An einem Sonntagnachmittag saß neben mir in einem solchen Seminar ein junger Mann, der schon das ganze Wochenende über den Jemen geredet hatte. Er wollte darüber schreiben. Er wollte, dass die Welt erfährt, wie schlimm die Situation im Jemen sei. Er erzählte von den Menschen dort, die in Nachbarländer geflüchtet waren, arme Länder, die nun eine Menge Flüchtlinge aufzunehmen und zu versorgen hatten. Das müsste man den Deutschen doch einmal vor Augen führen, sagte der junge Mann, dass in ärmeren Ländern Flüchtlinge aus dem Jemen aufgenommen werden, während hier die Hartz-IV-Nazis rechte Sprüche klopfen. Keine Frage. Es ist beschissen, im Jemen zu leben, deutlich beschissener als von Hartz IV zu leben. Das Seminar ist etwa 7 Jahre her. Die Situation im Jemen ist immer noch schrecklich, so sehr, dass nicht einmal in der Heinrich-Böll-Stiftung jemand behauptet, dass Bildung dort noch helfen kann. Aber Hartz IV-Nazis. Die Formulierung hatte gesessen. Ein Schlag in mein Gesicht, in meinem Bauch, ich weiß nicht, wohin noch.